Ja, Freunde, schön, dass ihr da seid und ich freue mich auch, dass ich wieder hier sein kann, obwohl noch ein bisschen angeschlagen, so mit Kopfschmerzen und Bauchschmerzen, aber ich glaube, wir werden das Kind schon schaukeln. Also willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Erpressung. Wer von euch ist schon mal erpresst worden und wer von euch hat jemand anderen schon mal erpresst? Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, 0130 2911, das ist die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 11 51 22. Erster Anrufer heute Nacht, das ist der René und der René ist 32 Jahre alt. Hi. Ja, hallo Domian. Hallo René. Wie geht's dir? Schon besser? Ja, einigermaßen schon, ja. So, da will ich mal zum Thema was sagen. Bitte. Ich werde schon seit circa 8 Jahren bedroht. Mhm. Also es fing an, also ich habe eine Pizzeria aufgemacht in Hamburg damals. Mhm. Habe das Jahr, wo das so langsam anlief in meiner Pizzeria, wo es gut läuft. René, gehst du bitte ein bisschen näher ans Telefon? Ich bin relativ nah dran, nur ich spreche nicht so laut, weil meine Frau meine Kinder schlafen. Mhm. So, und da wurde ich bedroht. Also ich sollte so unter dem Motto so Schutzgeld bezahlen. Mhm. Von wem? Von wem wurdest du bedroht? Ich kenne die Leute nicht. Sie haben sich über mich vorgestellt, sie haben mich abgeschnappt, wo ich Feierabend hatte. Mhm. Sie haben gesagt, dann zu Mama Freund. Wir wollen von dem Monat nicht 2.500 Mark haben. Mhm. So, ich bin am Anfang gar nicht angegangen. Was waren das für Leute? Also auf jeden Fall Ausländer, ob es jetzt Italiener oder Jugoslawen oder sonst irgendwelche war, konnte ich nicht einschätzen. Auf jeden Fall erstmal haben die gesagt, dass dann werden sie. So, dann waren die auch ganz krass, dann die Leute, die haben meinen Laden angeflammt. Was also, haben die den Laden angezündet? Die haben den Laden angezündet ohne Erbarmen oder sowas. Also, habe ich von der Polizei einen Anruf gekriegt, dass sofort kommen sollte. Da habe ich mir wohl so ein Teil wo gedacht, dass die Felder hinterstecken können. Auf jeden Fall 2 Tage später haben sich gemeldet und haben gesagt, ob ich mir jetzt überlegen möchte, ob ich da bezahlen möchte oder nicht. Mhm. Ja, okay, da habe ich schon langsam ein bisschen Bammel gehabt. Da habe ich auch am Anfang bezahlt. So wie irgendwie wurde das auch heftiger, wenn ich nicht zahlen wollte oder nicht das Geld hatte, weil ich den Laden auch mal gerade neu offen hatte. Mhm. Wusste ich auch nicht, was ich machen sollte. So, am Anfang habe ich auch wie gesagt bezahlt, nur es wurde hinterher so krass, sie haben gesagt, wenn ich die bezahle, geht auch meine Familie ran. Da habe ich ein bisschen Panik gekriegt. Mhm. So, und dann bin ich hinterher umgezogen, wieder in eine andere Stadt. Mhm. So, dann ging das auch ein halbes Jahr gut, haben sie sich schon wieder gemeldet. Es ging schon so weit, dass sie sich an meine Mitarbeiter vergriffen haben. Also Betrieb, wenn die ausgeliefert haben, das war ein Pizzeria-Bringdienst, dass sie die überfallen haben. Also die konnten die Leute nicht erkennen oder sagen, wie aus, weil die maskiert waren. Mhm. Und das war ein bisschen krass heftig. So, auf jeden Fall war ich in eine andere Stadt auch wieder 2 Jahre. Mhm. Dann bin ich wieder umgezogen, wo ich jetzt in der Stadt bin. Wo ich jetzt in eine andere Stadt bin. Will jetzt hier nicht sagen, was das für eine Stadt ist. Auf jeden Fall 2 Jahre ging es gut. Also ich habe gedacht, es wäre jetzt endlich erledigt oder sowas. Auf jeden Fall, seit 2 Wochen fängt es wieder an. Und du hast jetzt wieder einen Laden irgendwo? Richtig. Mhm. Die Leitung ist sehr schlecht zwischen uns beiden, René. Da piepst es immer zum Hintergrund. Deswegen möchte ich das Gespräch nicht so lange führen. Ja. Bist du denn der Auffassung, dass das dieselben Leute sind? Ich bin ganz sicher der Meinung, dass das dieselben Leute sind. Mhm. Also ist schon allein von der Geld 2.500 Mark fängt es an. Ich habe versucht runterzubuttern, wenn es auf 1.000 Mark runterladen, haben sie mich eingelassen. Mhm. Also ganz kompromisslos 2.500 Mark, sonst Ärger. Mhm. So, und am Anfang, wie gesagt, erstmal habe ich da nicht dran geglaubt, sie haben schon mal einen Laden anflammiert. In der zweiten Stadt ging es so weit, dass sie sich an meine Mitarbeiter, wie gesagt, in der dritten Stadt. Hast du in irgendeiner Weise diesbezüglich mit der Polizei schon mal gesprochen? Das wollte ich. Mhm. Weil ich dachte, wenn die Polizei, nur ich habe auch Angst wegen meiner Familie, ich habe das vor, voll Panik vor. Mhm. Jetzt bin ich überlegen, jetzt fängt halt schon wieder an, dass sie wieder gemeldet haben. Mhm. Also in alle drei Städte ist, weiß ich, zwar immer andere Leute gewesen. Aber es ist ja schon sehr seltsam, wenn die gerade dich immer auf dem Kieker haben und dich quasi durch die ganze Bundesrepublik verfolgen. Das Schlimme ist ja, kannst du denn nicht irgendwie was rekonstruieren, vielleicht auch im privaten Kreis? Ja, gar nicht. Ich würde gar nicht wissen, wer so ein Box auf mich hat. Also können wir gar nicht wissen, woher da kommt. Also ist dein derzeitiges Lebensgefühl und das seit vielen Jahren schon immer Angst? Ich renn weg. Also ich bin auch weggezogen für die anderen Städten, weil ich einfach Angst hatte. Einfach meine Familie, meine Frau, meine Kinder, von gar nichts. Mhm. Dennoch fände ich eine Beratung bei der Polizei bestimmt sehr hilfreich für dich. Das solltest du natürlich ganz anonym machen und das nicht an die große Glocke hängen, aber einen Kontakt würde ich auf jeden Fall mal aufnehmen. Auf jeden Fall habe ich einen super Kumpel, also schon seit längerer Zeit, und der weiß auch über die Sache Bescheid, weil der hat auch schon gesagt, Polizei und sowas, aber ich auch gesagt, aber das ist mir zu riskant. Dann hat schon wieder gesagt, ich soll sich jemand einschalten, der also auf solche Sachen fixiert ist und irgendwie dagegen angeht, so privat. Also nicht so gerade legal, wie es normalerweise über Polizei ist, sondern halt... Ob das nur der richtige Weg ist, wage ich zu bezweifeln. René, die Leitung ist nicht in Ordnung. Das tut mir leid, wir werden das jetzt nicht weiter ausführen können. Also meine Idee ist wirklich, da doch zur Polizei zu gehen oder sich mit dem Weißen Ring in Verbindung zu setzen. Ja gut. Das ist das, was ich dazu kommentieren könnte. Ja gut, auf den Punkt müssen wir auch stark gut im Kopf gehen, weil auch meine Familie mit den Schülern ist ein bisschen Panik vor. Ja, alles Gute. Ja, ich bedanke mich. Tschüss, René. Göreke war's. Tschüss. Tschüss. Was hat er gesagt? Das letzte? Habe ich nicht verstanden. Göreke war's. Frank 30, hi. Ja, hallo Dorina. Hallo Frank. Ich werde von meinem besten Freund erpresst. Warum? Ja, ist schon eine Zeit lang her. Da hatten wir beide sexuellen Kontakt miteinander. Mhm. Und weder er noch ich sind eben homosexuell. Mhm. Und jetzt erpresst er mich damit, dass er dieses weitererzählen wird, wenn ich ihm nicht gewisse Wünsche erfülle. Mhm. Die finanziell und auch weiterhin sexuell mit ihm. Ich beschäftige. Also ist er doch bisexuell oder schwul, wenn er das will? Nein, wenn er keine Freundin hat und hat also Leerlauf, dann... Dann wirst du herhalten? Ja. Mhm. Was außerdem noch, du sagst gerade finanziell, in welchen Größenordnungen spielt sich das ab? Wenn er Schulden hat oder Rechnungen bekommen und kann diese nicht bezahlen, dann verlangt er von mir, dass ich sie bezahle. Ja, in welchen Größenordnungen? Ja, das geht von... Also heute haben wir wirklich den mega Pech mit den Leitungen. Frank, wir legen mal bitte auf. Wir werden dich gleich nochmal anrufen. Ich kann fast gar nichts mehr verstehen. Okay? Leg mal auf. Ja. Hm. Thomas, 37. Hallo? Ja, Thomas. Guten Morgen. Ja, hallo. Thema Erpressung. Du wirst erpresst? Nee. Du erpresst? Ich habe erpresst. Du hast erpresst? Ich habe erpresst, ja. Warum? Warum? Ja, sexuelle Gier, würde ich mal sagen. Sexuelle Gier? Ja. Mhm. Und wen hast du erpresst? Eine Mitschülerin. Mhm. Eine Mitschülerin? Du bist 37 Jahre alt. Ja, nee, das war schon, also gut, eine, die hat mit mir Ausbildung gemacht, das ist schon 10 Jahre fast her. Mhm. Mhm. Und wir waren da in einem internatsähnlichen Unterkunft. Mhm. Sie war verheiratet, nur am Wochenende zu Hause. Und anfangs hatten wir so eine lockere Beziehung, sagen wir mal. Ja. Und nach einiger Zeit wollte sie nicht mehr mitspielen. Mhm. Tja, und dann musste ich natürlich ein bisschen psychischen Druck anwenden. Mhm. Tat mir natürlich, anfangs hatte ich da ein bisschen Gewissensbisse dadurch. Hinterher nicht mehr? Nee, du, mir hat es ganz gut gefallen dann mit der Zeit. In welcher Art hast du denn ja, der Druck ausgeübt auf sie? Bitte? In welcher ja, Art? Ich sagte ja, du, wenn du hältst jetzt schön hin oder ich rufe mal bei deinem Mann an und erzähl mal, was du für ein Früchtchen bist. Was du für... Ach so, sie war liiert. Ja, verheiratet. Sie war verheiratet, mhm. Und darauf hat sie sich dann eingelassen? Ja, musste sie ja. Also ihr ging das Familienglück doch über alles. Mhm. Und hatte sie auch Kinder? Nee, das Kinder nicht. Mhm. Nicht. Aber ich denke, durch die Erziehung oder auch durch die Familiengemeinschaft, die dort... Mhm. Aber Thomas, war es für dich dann nicht doch letztendlich dann ein abtörnendes Gefühl, dass die Frau dann nur mit dir zusammen war? Weil du ihr etwas androhst. Naja gut, mir ging es nur ums... um Sex. Richtig. Mhm. Du hast sie also als Prostituierte benutzt. Nee, ich habe sie eigentlich mehr oder weniger Prostituierte. Nee, Prostituierte hätte ich ja was bezahlt, ne? Nee, klar. Eben, du hast eben nicht zahlen müssen. Ganz genau. Aber du hast sie halt so benutzt. Halt nur richtig. Als... Und zwar richtig benutzt. Was heißt richtig benutzt? Richtig, also auf Fingerschnippen. Musste sie natürlich alles machen, was ich sagte. Programm von A bis Z. Im sexuellen Bereich? Richtig. Mhm. Mhm. Und das hat sie alles gemacht? Ja. Mhm. Ja, ich habe dann auch gemerkt, dass es mit der Zeit, dachte ich, mitunter zu merken, dass es ihr Spaß machte. Ach, dass es ihr sogar Spaß macht, oder? Ja, oder habe ich dann bemerkt, ohne. Oder hast du dir das eingeredet oder redest du dir das jetzt im Nachhinein ein? Nee, das wäre zu leicht, dass ich mir das einreden würde, würde ich mein Gewissen dann durch bereinigen. Hm. Nee. Wie lange lief denn diese ganze Geschichte? Gut 1,5 Jahre. Und wie ist sie dann beendet worden? Ja, die Ausbildung war zu Ende. Wie? Die Ausbildung war zu Ende? Ja, ja, ja. Und dann hast du nicht mit dem Finger geschnippt? Nee. Mhm. Warum nicht? Warum hast du es dann weiter? Ja, wir wohnen ja weit auseinander, ne? Also in ganz verschiedenen Städten. Und ja, es wäre ausgedient gehabt, sagen wir mal so. Mhm. Also schlagartig, nachdem die Ausbildung beendet war. Richtig. Seitdem hast du auch nichts mehr gehört und gesehen von der Frau? Nee. Gar nichts mehr? Nee. Mhm. Na gut, ich habe kurz danach hab ich auch einige Male Telefonsex gehabt. Mhm. Mhm. Und ja. Aber das ist dann alles eingeschlafen? Ja, na gut, du weißt ja, aus den Augen, aus dem Sinne. Ne? Mhm. Nun ist das ja schon eine Hardcore-Story, ne? Was du da erzählst. Hast du ein schlechtes Gewissen? Bitte? Ob du ein schlechtes Gewissen hast, habe ich gefragt. Moment, dass ich die Geschichte erzählt habe oder dass ich es getan habe? Nein, nicht, dass du es erzählt hast, sondern dass du es getan hast, wenn du das jetzt auch im Nachhinein so betrachtest. Also wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, nein. Aber es ist ja es ist ein ganz übles Verhalten, ne, was du da an den Tag gelegt hast. Also ohne Opfer gibt es keinen Täter. Und das wollte ich auch diesem René, ist genauso. Also das ist ja ein Schwachsinn. Ohne Opfer gibt es keinen Täter. Ja, das sind jetzt aber nun wirklich wunderbare Theorien. Die möchte ich jetzt in der Oberflächlichkeit nicht vertiefen. Wir lassen den René mal raus. Das ist natürlich völliger Blödsinn, was er da erzählst. Wenn du die Frau nicht bedroht hättest, hätte die das ja niemals mit dir gemacht. Ja, natürlich nicht. Ja, also. Naja, gut. Also bist du der Schuldige, so, ganz klar. Ja, Moment. Wenn dein Chef zu dir sagt, entweder du machst deine Sendung anständig, sonst fliegst du, dann machst du auch eine anständige Sendung. Aber ich glaube, da ist doch ein gewisser Unterschied, ne? Ob man eine Arbeit anständig macht oder ob man für jemand anderen die Beine breit macht und dann nur erpresst wird, nämlich damit, dass man das dem Ehepartner erzählt. Naja, das ist komm jetzt. Sehe ich nicht so eng, also so schlimm ist es. Ich sehe das aber verdammt eng. Also ich habe keine Probleme damit gehabt. Ja, ich mag das schon. Du erzählst das ja fast schon mit einer gewissen Suffisanz, ne? Das heißt, du könntest dir vorstellen, unter Umständen, dass du nochmal sowas machen würdest. Kommt drauf an. Also wenn eine Frau ist, die wirklich so scharf ist, dann du... Was würdest du denn sagen, wenn du umgekehrt mal in die Situation kämst? Du, mich bräuchte eine Frau nicht erpressen. Ich wäre sofort da. Also, naja, es ging ja vielleicht nicht nur im sexuellen Bereich. Wenn dich einfach jemand erpressen würde, was dann? Dann würde ich sagen, verpiss dich. Mhm. Schade, dass die Frau das nicht damals zu dir gesagt hat. Hat sie ja. Nur habe ich gesagt, ja gut, und dann wähle ich kurz mal eine Telefonnummer, die uns beiden bekannt ist. Und dann war nichts mehr mit verpissen. Bah, kann ich dann nur sagen zu dir. Aber wirklich, Thomas. Ach komm, Thomas, das tut mir auch weh. Doch, ganz übel, finde ich. Nee, das ist mir sehr unsympathisch. Das ist mir sehr unsympathisch. Und das, was du mir gerade erzählt hast, ist mir sehr unsympathisch. Ich glaube, du bist mir auch unsympathisch. Ja, und? Glaubst du, dass du mir sympathisch bist? Nee, darum geht's auch gar nicht. Ja, sag mal, was soll denn das jetzt? Hast du Probleme damit? Du willst, dass Leute bei dir anrufen und über ihre Erfahrungen erzählen. Mhm. Und dann kreidest du mir das an. Sag mal, was glaubst ist denn du denn, glaubst du denn, ich sage hier zu allem Ja und Amen? Du hast mir das erzählt, ich kommentiere das. Ja, und so machen wir das. Bist du... Vertreter der höchsten Moralität oder wie sehe ich das? Nein, aber ich sage meine Meinung. So wie du auch. Ja. Ich billige dir das Recht zu und du billigst mir das zu, okay? Nee, aber ich habe dort deine Meinung nicht kritisiert. Nur beruhige dich mal. Ich habe gesagt, dass mir das unsympathisch ist. Ja. Nimm es einfach so hin, ich nehme dich jetzt so hin und dann war es das für uns beide. Okay. Kann ich Grüße durchgeben? Nee, das machen wir jetzt nicht. Nee, okay. Ich möchte, dass alle Ausländer. Jetzt ist der Frank dran. Der Frank, ach, das ist der Frank von gerade, stimmt das? Ja, der bin ich. Ja, ich hoffe, dass die Leitung jetzt besser... Wo bist du? Das rauscht so sehr. Ich bin auf der Arbeit. Aha. Also, die Geschichte war folgende, dass du von deinem Freund erpresst wirst. Ihr hattet vor einiger Zeit sexuellen Kontakt miteinander, obwohl ihr eigentlich nicht schwul seid, ihr beiden. Und wenn er keine Freundin hat, versucht sich mit dir sexuell zu beschäftigen und das gerne möchte. Und du musst ihm auch irgendwie Geld zahlen, wenn er in finanziellen Engpässen ist. Ne? Soweit hattest du erzählt gerade. Ja, richtig. Sonst würde er das in meinem Freundeskreis eben weitererzählen. Mhm. weil der einzigste Freund, den er hat, bin ich. Mhm. Und ich habe einen ziemlich großen Freundeskreis. Mhm. Und er würde also dann dieses dort erzählen, weil ihm wäre das dann egal. Aber für mich wäre das dann sehr peinlich, weil ich eben einen ziemlich großen Freundeskreis habe. Mhm. Thomas, wie ist das denn überhaupt damals dazu gekommen, zu diesem Kontakt? Ja, wir waren vorher schon eine Zeit lang Freunde und wir hatten einen getrunken bei mir. Mhm. Und er kam dann auf die Idee, einen Pornofilm zu gucken. Mhm. Ja, und dabei fing es dann an, dass er mich dann befummelt und ich hatte auch getrunken. Und ich muss sagen, es war eigentlich die erste Erfahrung, war eigentlich sehr interessant. Mhm. Und für mich war es dann das aber. Aber dann ging es eben weiter, immer dann, wie er wollte, wann er wollte und was er wollte. Wie lange läuft diese Chose jetzt schon so? So läuft sie 5 Jahre. 5 Jahre schon? Ja. 5 Jahre? Ja. Und während dieser 5 Jahre, wie viel Mal hattet ihr da sexuellen Kontakt miteinander? Kann ich dir schlecht sagen. Also gar nicht mehr zu schätzen. Also sehr, sehr, sehr oft auf jeden Fall. Ja. Und in den allermeisten Fällen ohne dein eigentliches Interesse. Ja, bis auf dem ersten Mal. Bis auf das erste Mal. Mhm. Ohne mein Interesse, ja. Mhm. Wie fühlt man sich dabei? Ist es doch... Ja, wie fühlt man sich dabei? Ausgenutzt. Mhm. Ich schätze mal, dass so die Prostituierten sich fühlen. Mhm. Mhm. Nur die haben ja noch was davon. Ich gehe das nicht. Mhm. Also du hast jetzt unzählige Male fast dich sexuell benutzen lassen müssen. Ja. Das ist die eine Seite. Und kannst du es mal hochrechnen, wie viel Geld du jetzt für ihn in diesen 5 Jahren schon ausgegeben hast? Ich schätze mal 10.000 bis 15.000. Mensch Frank, lass das nicht mit dir machen. Ja, aber er war früher wirklich ein prima Kerl. Ja, nur gut, er war früher als früher. Und die 5 Jahre sprechen ja nur wohl für sich. Das ist ein ganz mieses Stück. Ja, was soll ich machen? Soll ich sagen, verpiss dich, mach einen Abgang. Ein Tag später steht er vor der Tür, wenn die Kumpels da sind. Also das Einzige, was er gegen dich in der Hand hat, ist ja, dass er das den Kumpels erzählen würde. Ne? Das ist das Einzige, was er in der Hand hat. Ja. Wäre das für ihn dann egal, wenn das rauskäme? Ja, weil er hat ja keinen weiteren Freundeskreis. Er kennt die Leute nicht so gut um dich herum. Doch, die kennt er auch. Die kennt er auch. Ne? Aber das sind eher meine Freunde, wie sein. Mhm, Wäre es denn eine so große Katastrophe, wenn es denn einmal rauskäme, dass das nur einmal mal passiert ist? Ich meine, das kann bei jedem mal passieren, was du für ein... Ja, natürlich. Einmal, aber es war ja dann im Endeffekt nicht einmal. Ja gut, dann stehst du ja nicht als Schlechter da, sondern er. Du bist ja derjenige, der erpresst worden ist. Ja, aber wenn mir das jemand erzählen würde, würde ich sagen, wie mehrmals. Dann hätte ich demjenigen sozusagen die Fresse poliert, dann wäre die Sache erledigt gewesen. Ja, warum hast du es nicht gemacht? Weil er ein prima Kerl war. Ja, aber du kannst dich doch nicht mehr berufen auf das, was da vor 10 Jahren oder was ich wann war. Wenn du 5 Jahre so behandelt worden bist und das so stimmt, wie du es mir gerade erzählt hast, dann muss einem doch wirklich der Zorn und der Hass bis oben stehen und 10.000 Mark hingelegt. Ich vermute mal, dass du auch nicht der Reichste bist und dass 10.000 Mark für dich viel Geld sind. Ja, sicher, ist eine Menge Geld für mich. Nur das meiste habe ich mir dann auch zusammengepumpt. Bei meinem Vater oder bei meinem Freund. Also du hast für den auch noch Schulden gemacht? Ja, aber das war nicht so tragisch. Aber... Frank, oder hast du in irgendeiner Weise, jetzt ganz ehrlich mal, jetzt hast du schon so viel erzählt, dann ist es auch egal, irgendwie doch Lust daran, auch an dieser sexuellen Beziehung? Ja, wie gesagt, beim ersten Mal war es wirklich schön, aber nachher nicht mehr. Mhm. Überhaupt nicht mehr. Ekelst dich an? Ja. Mhm. Und wie kriegst du es dann überhaupt noch hin, dann mit ihm etwas Sexuelles zu machen, wenn du überhaupt nicht erregt bist und es dich nicht anmacht? Das ist ihm egal, ob ich erregt bin. Hauptsache er ist erregt und bekommt seinen Abgang. Mhm. Das ist das Wichtigste. 5 Jahre. 5 Jahre läuft das jetzt so. Wie soll es weitergehen? Noch weitere 5 Jahre? Ja, das Einzige, wie ich es verhindern kann, wäre, wenn ich ihn aus dem Weg räumen würde. Aber aus dem Weg räumen? Was meinst du damit? Ja, was ich irgendwo verscharren oder was weiß ich. Hast du den Kopf auf? Ja, Aber das möchte ich ja gerade nicht, das ist ja das, die Sache. Mhm. Aber ich möchte auch nicht, dass meine Freunde, meinen ganzen Bekanntenkreis und alles das erfahren. Mhm. Also erstmal, hältst du es denn, schätzt du ihn so ein, dass er das sagen würde, wenn ja, du das ja. Nun bist du ja eher so der derbere Typ, wie ich schon rausgehört habe. Ich möchte nochmal auf die Frage zurückkommen, ohne jetzt damit sagen zu wollen, dass ich das richtig finde, warum du ihm nicht die Fresse poliert hast damals. Ja, was hätte es gebracht im Endeffekt, wenn er dann doch losgegangen wäre und die Story erzählt hätte. Mhm. Also, Frank, verscharren ist ja wohl nicht, ne? Da sind wir uns einig. Und weitere 5 Jahre ist auch nicht, ne? Nee, aber ich weiß aber auch nicht, wie ich ihn loswerden soll oder wie ich die Sache... Ich meine, ich hätte nichts dagegen, wenn wir Freunde bleiben. Mhm. Und, Entschuldigung. Du meinst, also nochmal so auf der Gesprächsebene, das Versuchen ist sinnlos. Ja. Völlig sinnlos, ne? Frank, dann sei ein ganzer Kerl und geh in die Offensive, mach die Flucht nach vorne und sag ihm, dass du die Schnauze gestrichen voll hast mit dem ganzen Scheiß. Dass du es nicht mehr machen willst und er soll sagen, was er für richtig hält, soll er es allen erzählen. Ja, aber naja, stehe ich ohne einen Freund. Ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass alle deine Freunde so blöd sind, dich wegen so einer Geschichte die Freundschaft aufzukündigen. Ich glaube es nicht. Nein. Das glaube ich nicht. Vielleicht verlierst du ein paar, aber du verlierst nicht alle. Aber du gewinnst auf jeden Fall deine Freiheit dadurch wieder und dein eigenes Leben. Wie sieht denn überhaupt dein Leben aus? Hast du eine Freundin auch nebenher? Im Augenblick nicht, nein. Hattest du während dieser 5 Jahre meine Freundin? Ja, aber zweimal musste ich Schluss machen mit ihr. Warum? Auf sein Verlangen. Auf sein Verlangen? Ja. Wenn er eine hat und ich eine habe, ist das okay. Aber wenn er keine hat, dann sollte ich mir besser auch keine halten. Also Frank, da kommt ja jetzt immer mehr eins zum anderen. Also, dass man wirklich nur noch denkt, das kann nicht sein, das kann nicht so weitergehen. Ja, man gewöhnt sich an alles. Nee, aber an sowas darf man sich nicht gewöhnen. Also, wie willst du jetzt von dem Typ abhängig machen, ob du irgendwann mal heiratest oder mal eine Familie gründest? Jetzt ist er weg. Schade. Aber ich glaube, das Wichtigste ist auch gesagt worden. Wir machen weiter mit Nina und die ist 17. Hallo? Nina, guten Morgen. Guten Morgen. Hi. Domian, ich habe ein ganz großes Problem. Und zwar meine beste Freundin ist 28. Mhm. Und was man so beste Freundin nennt. Ja. Sie wollte unbedingt ein Telefon haben. Mhm. Und ich bin dann auch zur Telekom gegangen. Mhm. Sie hat aber erstmal gesagt, also wenn ich das nicht machen würde, dann würde sie zu meinen Eltern gehen und würde sagen, was ich dann halt gemacht habe, was aber im Moment unheimlich undiskutabel ist. Mhm. Hab ihr dann ein Telefon gemacht, weil ich Angst hatte, dass sie nach meinen Eltern geht. Und dann hat sie 2000 Mark Schulden bei der Telekom gemacht, ist aber dann trotzdem zu meinen Eltern gegangen. Und dann war da noch, von wegen, ich war schwanger vor einem Jahr von einem Marokkaner und hab das Kind abgetrieben, ohne meine Eltern zu wissen. Mhm. Ja, und da ging es dann darum, von wegen, sie hat einen albanischen Freund. Und sie meinte, ja, wenn ich nicht für sie klauen gehen würde, also in Geschäften, dann würde sie das meinen Eltern sagen, dass ich abgetrieben hätte. Mhm. Ich muss dazu sagen, der marokkanische Mann hat zu mir gesagt, wenn ich das Kind nicht wegmachen würde, dann würde er mir seine Familie auf den Hals setzen. Mhm. Und jetzt stehe ich also wirklich total unter Druck bei ihr. Ne? Mhm. Sie stichelt auch immer mit mir rum. Ich sag das deinen Eltern, wenn du nicht weitermachst. Und ich habe ganz am Anfang jetzt nicht verstanden, was die Geschichte mit der Telekom und dem Telefon war. Ja, das war also die Erpressung, dass sie ist einfach hergegangen, hat mich erpresst und ist dann aber trotzdem zu meinen Eltern gegangen und hat das gesagt, verstehst du? Und in so einer, also in einer Freundin, da sieht man eigentlich, dass man ihr vertrauen kann oder dass ich ihr vertrauen kann, verstehst du? Aber die Haupterpressung läuft jetzt über die Geschichte mit der Abtreibung. Richtig. Das ist das. Mhm. Weil das macht mich auch total platt und ich habe ihr auch gesagt, sollte das so weit gehen, dass du zu meinen Eltern gehst und dann... Sie fordert von dir, dass du klaust? Ja. Was sollst du denn klauen? Also, es ist jede Kleinigkeit, ist egal was es ist. Zum Beispiel vor einer Woche, da meinte sie zu mir, ja, sie bräuchte unbedingt... Videorekorder, um die dann zu verkaufen, damit sie Geld machen kann, weil sie ist Sozialempfängerin. Mhm. Und dann bin ich in ein Geschäft gegangen mit noch 2 anderen Jungs und habe dafür den Videorekorder rausgeholt, ne? Und ich stehe echt kurz davor, nervlich kaputt zu gehen. Ich habe schon echt zweimal versucht, mir selbst das Leben zu nehmen, aber ich habe gedacht, mein Gott, nicht für so eine Frau. Aber es klappt einfach nicht. Also du hast für sie jetzt einen Videorekorder geklaut. Was noch? Ja, Videorekorder, dann war das eine kleine Stereoanlage. Also die war, also ich weiß nicht, ich glaube 15 Zentimeter Durchmesser hatte die. Die ging einfach so in die Tasche rein, in diese großen Taschen, die es heutzutage gibt, diese modernen. Ist aber alles auch nicht so einfach zu klauen, ne, in den Geschäften. Videorekorder, die sind doch alle sehr gesichert, die Sachen. Und ja, also wir haben hier Einladen. Da sind zwar Kameras, aber wenn man die, ich sag mal, ich muss ja jetzt Wissen da drin haben, wenn man die in den Wagen legt und da eine Tasche drauf oder so und in einen anderen Gang geht, wo keine sind, dann... Ja gut, es gibt ja gewisse Tricks, wie man das natürlich auch alles umgehen kann, ja. Ja. Wie ist es überhaupt zu dieser Freundschaft gekommen? Sie ist ja auch einiges älter als du. Ja, also wir haben uns kennengelernt und zwar in Köln im R&B-Club. Wir wussten nicht, also ich wusste nicht, dass sie in Gummersbach wohnt. Wir hatten uns direkt gut verstanden, wir guckten uns in die Augen. Und da dachte ich, mein Gott, das kann so sein. Mhm. Ja, und dann hatte ich aber auch noch zu der Zeit einen anderen Freund. Und der kannte den Freund von ihr. So, und dann sind wir dann so zusammengekommen. Ja, und das wurde dann immer mehr und immer mehr. Haben uns jeden Tag getroffen. Wie lange gibt es diese... Ich habe 8,5 Wochen bei ihr gewohnt. Ja, wie lange gibt es diese Freundschaft jetzt schon? Freundschaft ist ja ein Witz, das zu nennen. Also diese Verbindung jetzt schon. Also diese Verbindung gibt es seit 1,5 Jahren. Nina, was ist so schlimm? Was wäre so schlimm, wenn du deinen Eltern das erzählen würdest mit der Abtreibung? Meine Eltern, ich glaube, die würden mich verbannen. Bist du sicher? Auch wenn du ihnen den Hintergrund erzählen würdest, dass du gar nicht anders handeln konntest? Ich meine, gut, meine Schwester war auch so schwanger, aber meine Schwester wurde schon immer mehr bevorzugt, weil ich habe immer den ganzen Ärger für meine Schwester Scheiße gebaut hat. Ich habe immer den ganzen Ärger für meine Schwester gekriegt. Warum? Ich bin also wirklich mehr abgeschoben wie meine Schwester. Schwester wird in den Himmel gehoben und ich bin der reinste Teufel. Ja. Warum würden deine Eltern dich denn verbannen? Ich sag mal ganz einfach, weil ich bin die Jüngste und die Jüngste lernt von den Älteren und deswegen müsste ich das nicht so machen, wie meine Schwester das gemacht hat. Nun bist du 17 Jahre alt. Ja. Du wohnst jetzt aber noch zu Hause oder wieder zu Hause? Zu Hause. Wie sind denn deine Pläne? Wie lange willst du zu Hause noch wohnen? Also ich habe noch eine andere Freundin, halt nicht so gut sind wir nicht befreundet, aber die hilft mir zurzeit eine Wohnung zu suchen. Ich war heute echt nach der Arbeit, die Wohnung angucken, aber dann kam ich dahin und ja, vor fünf Minuten wurde schon der Mietvertrag mit dem anderen geschlossen. Ne? War natürlich scheiße, war das plättend für mich. Ich meine, du begibst dich natürlich im Moment in eine eklatante Gefahr, du bist mittendrin, dich zu kriminalisieren. Und du bist kriminell jetzt schon. Ja. Du stehst mit einem Bein quasi schon im Knast, wenn du so weitermachst. Insofern muss da was passieren. Ja, ich habe aber so große Angst, ihr zu sagen, nein, ich mache das nicht weiter, weil ich weiß, was für eine Rasse Albaner sind, ne? Und er hat also wirklich so viele albanische Freunde hier in Gummersbach und ich wüsste ganz genau, dass... Du hast richtig Angst. Ich würde leben, also die würden mich kaputt machen. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass sie das deinen Eltern sagt und du hast auch direkt Angst vor den Freunden. Richtig. Weil sie hat mir das auch angedroht. Also wenn ich das sagen sollte, erst geht's zu meinen Eltern und machen mich kaputt, ne? Das ist also totaler Scheiß, auf gut Deutsch gesagt. Wie ist deine Perspektive? Was denkst du selbst, wie es weitergehen soll und wird? Ich weiß es echt nicht. Ich habe zumindest versucht, mir bei anderen Leuten Ratschläge zu holen. Aber wenn ich vor den Leuten gestanden habe, ich habe gedacht, du kannst ihnen das nicht sagen. Die denken, du wärst bekloppt, du wärst bescheuert im Kopf. Wie du sowas machen kannst, 17 Jahre und für andere klauen gehen, verstehst du? Natürlich, ja. Hast du was gelernt oder lernst du was im Moment? Ich lerne im Moment nicht. Ich bin um 1 Uhr von der Arbeit gekommen. Ich mache im Moment Gastronomie nur. Ich lerne nicht, da arbeite ich. Aber du hast einen Job, ne? Ja, ich habe einen Job. Also du bist auf dem besten Wege, dein Leben kaputt zu machen, ne? Das sind schlimme Geschichten, die ich hier höre heute Abend, Nina. Und ich bin ganz ratlos, was ich dir sagen soll. Ich weiß es nicht auch. Polizei hast du Angst, ne? Zu gehen? Ja, aber wie? Aber ich sage es immer wieder in solchen Fällen, weil ich immer wieder höre, dass die Leute damit so gute Erfahrungen gemacht haben. Ruf doch mal beim Weißen Ring an, Nina. Die kennst du, ne? Ruf doch mal da an. Wir haben die Telefonnummer hier. Möchtest du die haben? Ich habe im Moment nichts zu schreiben, weil meine Eltern oben im Schlafzimmer sind und ich bin im Keller, damit die mich nicht hören. Ach so, aber das kriegst du auch über die Auskunft raus, das ist kein Problem. Also ich würde doch dir dringend empfehlen, dort ein Gespräch mal zu suchen. Das kann auf keinen Fall dir schaden, das kann auf keinen Fall schaden und vielleicht kriegst du da irgendwelche Anstöße, damit sich deine Situation ein bisschen verbessert und du irgendwelche Perspektiven auch siehst. Ja, sollen wir mal so verbleiben? Ja. Mach das mal. Liebe Nina, alles Gute und Kopf hoch. Ja. Das ist eine scheiß Situation, ist mir schon klar. Und eine richtige Sackgasse, ne, in der du bist im Moment. Aber die Lösung ist auch nicht, nichts zu tun, ne, und sich den Gegebenheiten hingeben. Du musst irgendwas unternehmen und du musst vorsichtig vorgehen, damit du dein eigenes Leben nicht gefährdest oder deine eigene Gesundheit nicht gefährdest, hast du recht. Mhm. Telefonier mal mit dem Weißen Ring. Ja, mach ich. Alles Gute. Danke. Tschüss, Nina. Tschüss. 1.31 Uhr und 18 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Und weiter geht's. Hier ist 1 Live Domian, das Talkradio aus Köln vom WDR, von 1 Live und dem WDR Fernsehen. Und unser Thema heute Nacht heißt Erpressung. Wer von euch ist schon mal erpresst worden oder wird vielleicht aktuell erpresst von Freunden, von Bekannten oder von Unbekannten? Und wer von euch hat schon mal andere Leute erpresst und findet das im Nachhinein, wie wir es gerade schon gehört haben, sogar gut? Oder findet es im Nachhinein alles andere als gut und hat ein sehr schlechtes Gewissen. Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten, 0130 2911, die Telefonnummer. Und die Faxnummer 0130 1151 22. Thema Erpressung heute Nacht im 1 Live Talk Radio. Und weiter geht's mit Dietmar. Dietmar ist... Das war nicht Dietmar. Dann müssen wir jetzt weitermachen mit Jennifer. Und Jennifer ist 21. Ja, hallo Domian. Jennifer, hi. Ja, also da sind ja heute ganz schön heikle Themen bei dir. Kann man so sagen, ja. Ja, und ich glaube, ich setze jetzt noch einen drauf. Also ich persönlich werde nicht erpresst. Es geht mehr darum, dass mein Freund wird erpresst. Mhm. Oder besser gesagt, wurde erpresst. Es geht von einer Bekannten. Und das geht jetzt seit 3 Monaten ungefähr. Und das fing so an, dass sie sich wohl stark in ihn verliebt hat, er aber seit 4 Jahren mit mir zusammen ist. Mhm. Und dann hat sie ihn so mit gedroht, ja, wenn du dich nicht von ihr trennst, dann bringe ich mich um. Mhm. So, es ging dann auch so weit. Zwischen den beiden war nichts, auch keine Affäre oder kein One-Night-Stand oder sowas. Noch nicht, sagen wir es mal so. Es geht ja noch weiter. Mhm. Also jedenfalls war es damals noch so, dass er sich auch nicht erpressen hat lassen. Also es war Anfang des Jahres. Mhm. Und er aber in ihr so einen guten Freund gesehen hat, also sie konnten sich sehr gut unterhalten. Mhm. Es war aber dann ja so weit, dass sie vor seinen Augen von LKW gesprungen ist und dass er sie dann immer versucht hat zu retten und sie wollte aus dem Fenster springen und all sowas. Und mein Freund Stefan war immer dabei und hat sie immer da zurückgezogen. Sie hat mehrere solche Aktionen gestartet? Ja, sie hat mehrere solche Aktionen. Also solche Aktionen, die wirklich lebensgefährlich für ja. sie waren? Ja. Mhm. Und es ist jedes Mal gut gegangen? Ja. Mhm. Und ich glaube, sie hat es auch gewusst, dass mein Freund es eben nicht so weit kommen lässt. Mhm. Dass er eben immer versucht, sie zu retten. Sie ja. hat sich auch die Pulsadern versucht auszuschneiden. Also es ist wirklich heftig. Mhm. Jedenfalls ist es jetzt so weit, dass mein Freund hat sich jetzt die letzten 3 Monate stark verändert. Mhm. Also er hat auf einmal einiges an mir auszusetzen, was früher nie so war. Mhm. Also ich bin arbeitslos und ich habe ein bisschen zugenommen und er hat immer früher zu mir gesagt, ja, hast ja ein bisschen zugenommen, aber ist ja nicht so schlimm. Aber jetzt ist das so, ja, du hast eine Speckrolle und abnehmen mhm. und hier und da. Und du siehst einen Zusammenhang, dass die Frau doch Macht über ihn gewinnt. Ja, mhm. Das ist ja gerade das Problem. Also ich glaube, dass sie ihn... Ich weiß nicht, ich glaube, sie hat eine Gehirnwäsche mit ihm gemacht. Jennifer, du sagst es gerade am Anfang, dein Freund wurde erpresst. Ja, ist es jetzt so weit, dass sie ihn so weit gekriegt hat, dass er jetzt dreimal mit ihr geschlafen hat? Mhm. Mhm. Aber damit ist die Sache ja nicht erledigt, ne? Nee, ist sie ja auch nicht. Deswegen rufe ich ja an, ich weiß keinen Rat mehr. Mhm. Weil wir haben uns jetzt die letzten drei Monate auch stark in die Haare gekriegt. So war es früher nicht. Er ist wirklich ein total lieber Mensch und seitdem... er mit ihr da so verkehrt, ist er wie ausgewechselt. Mhm. Und jetzt ist sie hier mit bei uns in diese Stadt gezogen, leider. Mhm. Und sie hatte eine Wohnung, die musste stark renoviert werden. Und jetzt hat er da jeden Tag immer so für 8-9 Stunden hat er da mitgeholfen. Er ist ja auch arbeitslos im Moment. Mhm. Und es wird natürlich nachher auffällig. Und vor allem, man fühlt sich als Freundin, fühlt man sich nachher ein bisschen seltsam. Weil man sagt zwar, ja... kommen heute bitte mal ein bisschen früher und so. Und man wird natürlich, irgendwann wird man nachher aggressiv. Hat er dir das denn direkt erzählt, als er mit der anderen Frau geschlafen hat? Oder das hast du ich heute erst erfahren. Heute erst erfahren? Ja. Das ist wie? Ganz aktuell. Hat er es dir erzählt? Nee, es war so, dass er gestern eben da auch mitgeholfen hat. Und dann haben wir so verabredet, dass er zwischen 8:30, 9 abends kommt und dass ich dann schön Essen mache. Mhm. So, da habe ich auch ganz romantisch alles mit Kerzenlicht und schön Essen gekocht, alles vorbereitet und er kam nicht. Und um 10 war er immer noch nicht da. Mhm. Und dann habe ich eben kurz einen Schluss gefasst, da habe ich gesagt, na gut, dann fährst du da eben hin, mal gucken, ob er da ist. Mhm. So, und dann habe ich da geklingelt. Und sie hat auch dummerweise aufgemacht. Und was finde ich? Ich finde die beiden im Bett und er mit einem dicken Knutschfleck am Hals. Mhm. So, dann bin ich ausgerastet, habe einen Stuhl durch die Gegend geschmissen und bin dann davon gegangen. Mhm. So, was jetzt aber auch so ist, sie ist eine sehr seltsame Frau, muss ich sagen. Also sie ist alkoholabhängig und tablettensüchtig. Du hast mit dieser Frau noch nie mal so unter vier Augen geredet? Wie soll man das sagen? Ich habe versucht, mit zu renovieren, aber sie schließt mich aus. Mhm. Jennifer, so, und jetzt, seitdem man mir das dann heute erzählt hat, also ich war gestern fertig, ich habe meine Koffer gepackt, ich bin bei ihm ausgezogen und bin erstmal zu meinen Eltern gefahren. Mhm. So, und dann kam gestern Abend von ihm gar nichts, wie ich dann nachher davon gegangen bin. Heute Morgen hat er angerufen und er war auch stark betrunken und er hat mir auch gesagt, dass er Schlaftabletten genommen hat, 4 Stück und noch 2 Schmerztabletten, glaube ich, und die hat er nicht. Also das sind nicht seine. Und jetzt habe ich natürlich diese starke Vermutung, dass sie ihn wirklich so sehr unter dem Pantoffel hat, dass er wegen ihr kaputt geht. Und kann es ja auch sein, dass mit eurer Beziehung auch einiges nicht stimmt, ne? Und dass da einiges im Argen ist. Also wenn es schon zu solchen Entwicklungen kommt, die ich muss sagen, weil mit meinem Freund ist die 4 Jahre nicht sehr einfach. Er ist spielsüchtig gewesen und hat auch, er raucht zwischendurch ein bisschen Hasch oder zwischendurch jeden Tag. Und ich habe ihn immer versucht, davon wegzubringen, weil er eben, ich weiß nicht, er verdient es nicht. So, und ich habe es immer sehr gut mit ihm gemeint und 4 Jahre da drum gekämpft, dass er sich nach oben arbeitet, dass er eine vernünftige Wohnung hat, dass er einen vernünftigen Job hat. Und du hast jetzt den Eindruck, dass diese Frau irgendwie völlig runterzieht. Ja, sie bringt ihn ganz nach unten. Und, hast du das Gefühl, im Moment auch ganz, ganz hilflos zu sein? Ja, bin ich, weil einerseits hat sie es wohl so drauf, dass er mit ihr sehr gut reden kann und auch seine Probleme mit ihr so erzählt. Und andererseits nutzt sie das aus. Hast du denn den Eindruck, obwohl er dich kritisiert, ab und an, wie du es gerade erzählt hast, dass dennoch eine große gefühlsmäßige Bindung ist zwischen ihm und dir? Ja. Er hat es mir auch heute gesagt. Er hat zu mir gesagt, dass er mich liebt. Das und dass er in sie verknallt ist. So, und er hat, was sehr seltsam ist, er hat zu mir eben gesagt, dass er dreimal mit ihr geschlafen hat und dass es das erste Mal gar nicht so toll war. Also es muss irgendwie eklig oder seltsam gewesen sein und die letzten beiden Male hat er es so irgendwie nicht mit eigenem Willen gemacht. Also ich weiß nicht, bei ihr ist es auch so, die, wenn er da hilft, die trinken den ganzen Tag Alkohol, die, er wird also total Aber das sind die Grundvoraussetzungen sind ja schon mal ganz gut, Jennifer. Wenn er zu dir gesagt hat, dass er dich liebt und dass da wirklich eine große emotionale Verbindung nach wie vor besteht zwischen dir und ihm. Mhm. Du liebst ihn, das höre ich ja. Du möchtest ihn haben und möchtest auf jeden Fall alles für ihn tun. Ne? Ja. Dann musst du jetzt auch kämpfen, was das Zeug hält. Natürlich schlau musst du daran gehen. Du darfst ihn nicht zu sehr bedrängen und du darfst ihn nicht zu sehr unter Druck setzen. Aber du musst natürlich ganz klar für ihn da sein. Ja, das habe ich so zu ihm auch gesagt. Ich habe gesagt, ich möchte jetzt erstmal ein paar Tage zu Hause wohnen und dass er sich eben Gedanken darum machen soll. Und du hast auch sich entscheiden soll. Du hast auch ein Recht, jetzt verletzt zu sein. Ja, nachdem was vorgefallen ist. Der darf auch nicht das Gefühl haben, dass er da alles mit dir machen kann. Nee, auf keinen Fall. Aber er muss das Gefühl haben, die Jennifer ist da für mich und die liebt mich wirklich über alles. Aber er muss auch Respekt weiter vor dir haben. Ne? Das ist ganz wichtig. Das musst du ihm aber auch signalisieren, dass du umgekehrt auch bereit bist zu verzeihen, aber letztendlich aber auch nicht alles hinzunehmen. Ja, das ist natürlich eine harte Nuss. Ne? Also. Sehr hart ist das. Und es kann auch sein, dass das eine ganze Weile läuft. Ja. Ne? Die Ideallösung wäre wahrscheinlich, wenn ein radikaler Bruch stattfinden würde zwischen ihm und dieser Frau, ne? Das habe ich zu ihm auch gesagt. Also wenn ich habe zu ihm gesagt, man kann wirklich gerne über alles reden und ich würde ihm auch eine Chance geben. Auch wenn es nicht unbedingt jetzt gerade logisch ist, weil ich meine, es ist sehr hart gewesen wirklich jetzt, was sich da so abgespielt hat. Ja, diese ganze Geschichte mit Freundschaft und so, das funktioniert in dem Fall nicht. Nee, und dann habe ich auch zu ihm gesagt, du musst die Frau, die darf gar nichts mehr mit dir zu tun haben. Also das musst du ganz auflösen, die Beziehung. Weil er geht dadurch kaputt. Ich habe Angst, dass er sich jetzt wegen sie umbringt. Also so wie du es gerade geschildert hast, finde ich auch, dass dieser Kontakt aufgelöst werden muss, so wie du es mir geschildert hast. Ja. Ich hoffe, dass du die Power hast, aber ich bin da ganz optimistisch, so wie du wirkst, dass du die Sache gut durchziehst und dass ihr wieder glücklich miteinander werdet, ihr beiden. Alles Gute, Jennifer. Ja, danke. Tschüss. Ja, und tschüss. So, jetzt versuchen wir nochmal Dietmar, der gerade nicht da war. Hallo, Jürgen. Ja, Dietmar, 56. Es war vorher mein Fehler gewesen, ich habe versehentlich aufgelegt. Das kann ja mal passieren. Ja. So, Jürgen, folgendes. Erstmal möchte ich auch dazu beglückwünschen zu deiner Sendung, die finde ich ganz toll. Danke. Vor allen Dingen zu dem vorhergehenden oder was war zu dem Jungen oder zu dem Mann, wo du gesagt hast, mit der Frau, also wie mit der Erpressung. So, aber das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist ja, ich habe am 2. Februar in der Versteigerung eine Eigentumswohnung ersteigert. So. Und ich habe auch mit diesem Mann, der in der Wohnung noch jetzt drin wohnt, Kontakt aufgenommen. Ja. Und es passiert aber Folgendes, ich habe das Gefühl, ich habe es versucht mit dem Guten, er tut mich ein bisschen verarschen. So, und jetzt bin ich an den Gerichtsvollzieher schon gegangen und habe mir erzählt, wie das vor sich geht. Und es geht an sich ziemlich rabiat. Und jetzt habe ich irgendwie ein bisschen, wenn ich das mache, ein schlechtes Gewissen andererseits. Wie, beschreiben wir den Vorgang, wie rabiat geht das? Ja, also du hast bei einer Zwangsverschleierung... Ganz einfach. Ich muss über auf das Amtsgericht gehen, einen Vollstreckungsbescheid holen, den gebe ich an den Gerichtsvollzieher weiter. Und der Gerichtsvollzieher, der praktisch das sagt, das geht innerhalb von 4 Wochen, dann ist er draußen. Das war zwar noch eine Chance, wenn er kleine Kinder hätte, die er aber nicht mehr hat, dann könnte er praktisch noch ein bisschen rausziehen, aber dann wird es laufen. Und ich habe jetzt irgendwie auch ein bisschen, wenn ich den Mann jetzt so mit Gewalt aus der Wohnung treibe, bisschen ein schlechtes Gewissen, ob es jetzt richtig oder schlecht oder gut ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber du hast jetzt von Seiten des Mannes noch keine irgendwie Signale bekommen, dass er dich bedroht oder irgend sowas? Nein, das hat er nicht. Das gemacht, nicht, ach so. Nein, ich habe ihn getroffen, wir haben ganz normal geredet. Er hat mir auch versprochen, das muss ich jetzt glauben, dass er auf Wohnungssuche ist. Wie weit man das glauben kann, das weiß ich nicht, weil nämlich der gute Mann mehr als verschuldet ist. Und er lebt jetzt Folgendes, ich muss schon für die Wohnung, weil es eine Eigentumswohnung ist, über die Verwaltungsgesellschaft, ich muss schon Geld bezahlen, von dem er gar nichts wissen will. Und was mich an sich so ein bisschen überrascht hat, ja, er wusste seit Jahren nicht, der hängt da auch bei dieser Treuhandgesellschaft mit viel Geld drin, der wusste gar nicht, dass man Wassergeld bezahlen muss. So, jetzt weiß ich, wie ich mich da verhalten soll. Ich habe gerade das so nachgefragt, weil du hast jetzt zum Thema Erpressung angerufen. Ja, weil ich gesagt habe, ja okay, das kam jetzt irgendwie mir so in den Sinn, ich komme dann auch vor, ich setze ihn jetzt so unter Druck, oder finde, dass ich mir dann auch im Endeffekt vielleicht vorkomme wie ein Erpresser. Ich verstehe, das ist jetzt dein Gefühl, was sich da so aufbaut in ja. dir. Ne? Mhm. Also ich weiß von Bekannten, die so etwas auch mal gemacht haben, die über eine Zwangsversteigerung sich ein Haus gekauft haben ja. oder erworben haben, die in eine ähnliche Lage, geraten waren damals, wie du jetzt auch bist. Ja. Das ist unter Umständen menschlich, vielleicht, wenn man da hinschaut. Es ist vielleicht auch etwas heikel. Andererseits muss man immer vorweg sagen, dass die Leute sich ja in den meisten Fällen da selbst reingeritten haben. Ja, entschuldigen Sie, Jürgen, dass ich unterbreche. Ich muss dazu sagen, er weiß ja schon seit Anfang 96, dass da was passiert. Mhm, eben. Und dass sie in den meisten Fällen, wie du es jetzt auch gerade sagst, lange genug Zeit hatten, um sich irgendetwas Neues zu organisieren, für sich, ihr Leben und was auch den Wohnbereich angeht. Vielleicht bin ich da ein bisschen zu human, ich weiß nicht. Also ich meine, es ehrt dich sehr, dass du so denkst. Und den meisten von uns ging es sicher auch nicht leicht von der Hand, da zu reagieren. Aber du hast ja die Probleme jetzt auch am Hals. Du musst ja schon zahlen, ne? wie du gerade gesagt hast. Ja, ich bezahle jetzt für was ich gar nicht benutzen kann. Mhm. Und du möchtest das auch selbst nutzen, als Eigennutzer. Ja, das war auch der Sinn von der ganzen Sache, dass wir in die Wohnung ziehen, meine Frau und ich. Ne? Also, wenn es auch hart ist, würde ich dir sagen, hab kein schlechtes Gewissen. Du bist da juristisch so im Recht und moralisch finde ich auch. Ja gut, weißt du, Jürgen, das ist so, der Gerichtshof, der dir das mal erklärt hat, ne? Er ist kein Unmensch, aber die gehen ja so rabiat vor, das geht dann ruckzuck irgendwie. Ne? Hast du denn mit diesem Mann auch nochmal jetzt in letzter Zeit gesprochen? Ja, langsam ist es so, ich komme an fast nicht ran. Ich habe dem, bis der sich überhaupt mal auf überhaupt gemeldet hat, habe ich ihm drei Briefe geschrieben und erst den Brief, wo ich mit der Einschreiben, Rückschreiben ihm geschickt habe, da hat er praktisch nicht drauf gemeldet. Und wie hat er da reagiert? Was hat er gesagt? Der sieht es ein, dass wir uns mal treffen müssen, weil ich jetzt immer noch der Meinung bin, nicht dass die Kosten, die auf mich zukommen, wenn ich über den Gerichtsvollzieher mache, sondern ich will es echt im Guten versuchen. Aber scheinbar habe ich das Gefühl, das mit dem Guten, das klappt leider nicht. Also er hat gesagt, dass man sich, er hat das unterstrichen auch, dass man sich mal treffen sollte. Ja. Wann steht das an? Ich habe ihn getroffen. Wir haben uns unterhalten und da hat er sich auf mich einen vernünftigen Eindruck gemacht. Aber dennoch hast du die Sorge, dass er sich nicht an die Vereinbarungen hält? Ich habe das Gefühl, er verarscht mich ein bisschen. Er verarscht mich. Den Ausdruck. Ja, ja, ist klar, ja. Nee, Dietmar, dann zieh die Sache so durch, wie es dein Recht ist und mach es. Ich finde, dass du da kein schlechtes Gewissen haben musst. Ja, er weiß ja schon seit zwei oder drei Monaten. Er weiß, seit 2. Februar weiß er, dass jemand anders die Wohnung ersteigert hat. Ich verstehe, ja, ist völlig klar. Er weiß schon seit 96, dass was passiert. Und er macht ja eins, er ist ja ganz schlau, ist ein ganz schlauer Fuchs, er zahlt ja gar nichts. Das wusste ich gar nicht, dass man in Deutschland, dass man, wenn man nur 2 oder 3 Mark bezahlt, gewillt ist, dass dann gar nichts passieren kann. Ja, ich weiß, ja. Obwohl der Gerichtshof, die hat mir gesprochen, der hat zwar das bisschen, weil er, es war so, das war ein bisschen witzig, ich war beim Gerichtsvollzieher und er sagt ihm, wo das ist, und er sagt zu mir, sagen Sie mal, das ist oben im 3. Stock, oben links, dann sag ich, ja, da weißt du die letzte Woche, und zwar die Treuhandgesellschaft, die das verwaltet, die kriegt ja auch von den 14.000 Mark. Der lässt ja alles, der tut den Kopf in den Sand stecken. Also wie die Sache klingt, zieh die Angelegenheit durch, Dietmar. Ich finde es okay und habe kein schlechtes Gewissen dabei. Ich glaube, es ist wirklich in Ordnung so. Vielen Dank. Alles Gute. Mach so weiter, Junge. Tschüss, Dietmar. Okay, tschüss. Thomas, 19 Jahre. Hi. Hi. Erpressung. Ich werde erpresst, genau. Du wirst erpresst. Ich werde vom guten Kumpel erpresst, das ist die Sache. Der hat vor ein paar Tagen einen Unfall gehabt und ich war in der Nähe dabei und jetzt soll ich halt für ihn bei der Polizei aussagen. Und was genau sollst du aussagen? Ich soll, er hat die Vorfahrt missachtet und ich soll jetzt halt für ihn aussagen und sagen, hier Bü, das war so, er ist richtig gefahren und er hat die Vorfahrt nicht missachtet, da war schuld. Im Prinzip muss ich sagen, wegen der Polizei ist nicht die Sache, aber ich hatte damals schon am Unfallrad, hatte ich gesagt, hier, klare Sache, ich habe mich damals selber tierisch erschrocken, ich war im Auto direkt hinter, ich sag mal, keine 5 Meter. Und da hatte ich gesagt, ja, klare Sache, der ist da reingefahren und Vorfahrt missachtet und also der schuld. Ist jemand zu Schaden gekommen bei dem Unfall? Er hätte eigentlich ja vom Krankenhaus, also. Schwer verletzt? Nö, da kommen wir jetzt nächste Woche wieder raus. Das ist jetzt vor ein paar Tagen passiert. Das war vor ein paar Tagen passiert. Mhm. Wie erpresst er dich denn? Mit was? Es geht darum, ich hatte vor ein paar Jahren ziemlich scheiße gebaut. Ich habe schon mit Stoff gehandelt und auf dem Schulhof halt. Und was? Ich hatte früher mit Stoff gehandelt, ja? Auf dem Schulhof. Und achso. Ich meine, so ein Scheiß, das habe ich da auch. Stoff heißt? Mit Hasch auf dem Schulhof gehandelt und so. Mit härteren Sachen auch noch? Was? Mit härteren Sachen auch? Ein paar Mal mit ein paar Pillen und aber. Mhm. Das war damals halt. Also ich habe so einen Scheiß, da bin ich mit durch und ich sag mal, ich führe jetzt ein einigermaßen gesichertes Leben. Mhm. Da brauchst du ein Piss nicht. Und naja, jetzt geht's halt los von wegen, ja, mach das und sag der Polizei, sonst könnte ich ja eventuell auch mal und sonst könnte es, auch wenn es die Polizei nicht glaubt, dann könnte ich es anderen Leuten erzählen und wenn es die Polizei nicht glaubt, dann kriegst du von anderen Leuten Ärger. Mhm. Ist eigentlich sonst mal ein guter Kumpel gewesen und sonst echt nie, dass du irgendwie gesagt hast, der wird sowas machen. Mhm. Aber manchmal fallen manchmal fällt es einem wie Schuppen von den Augen, ne, bei Leuten, wenn man in besondere Situationen kommt mit Freunden oder vermeintlichen Freunden. Ungefähr, ja klar. Mhm, ja. Nee, weißt du, und dann ist die Sache, ja, ich hatte damals, wie gesagt, im Unfall auch schon gesagt, und es ist die Sache, der Einzige, der davon in die Scheiße kommen kann, das bin ich. Mhm. Sehe ich auch so. Weil ganz er klar. Selber, ihm kann nichts passieren. Mhm. Er hat vom Arzt her, hat er ein Attest, wo draufsteht, dass er eine Amnesie hat. Mhm. Also er weiß nichts. Mhm. Ihm fehlen irgendwie ein paar Stunden. Mhm. Und derjenige, der weiß, der hat das Gleiche. Zweifelst du denn in irgendeiner Weise noch an daran, dass du dich vielleicht jetzt doch anders verhalten wirst und willst? Oder, Du, es ist die Sache, ich sag, ich würde es nicht, wenn es jetzt so unter Kumpels wäre, ich keine Scheiße vorher gebaut hätte und der mich erpressen würde und ich der Polizei vorher auch nicht gesagt hätte, der hat der Schuld. Mhm. Dann würde ich jetzt klar sagen, hier, der ist da, zack, der andere ist schuld. Mein Kumpel, der hat sich genau richtig verhalten und fertig. Das ist nicht die Sache. Mhm. Aber der Einzige, wie ich gesagt habe, der Einzige, dem noch was passieren kann, das bin ich. Mhm. Weil das ist eine Falschaussage. Mhm. Ja, dann mach es nicht. Ganz ganz klare Sache. Mach es ja, nicht. Ja, und dann geht es los. Da traust du den Leuten zu, dass es halt rauskommt. Du bist im Moment sauber, ne? Ich bin natürlich nicht sauber. Damals in diesen Geschäften hat nie was rausgekommen. Das ist auch eine ganze Weile schon her. Und im Moment... 3 Jahre her. Gut, und dafür hast du gesagt 1 Jahr, aber naja, egal. Und im Moment läuft in diese Sachen überhaupt nichts bei dir. Nö, nee, das ist nie was rausgekommen. Dann lass die Finger davon, Thomas, von dieser Falschaussage. Und geh das Risiko ein, dass er irgendetwas da streut, es wird im Sande verlaufen. Oder es wird auf jeden Fall nicht so zu deinem Nachteil sein, wie, also wenn du jetzt da eine Falschaussage machst und das irgendwann mal rauskäme, man weiß es ja nicht, irgendwie kann das ja dann auch noch passieren. Vor allen Dingen, sieh mal deine Gewissensbelastung auch, mach dir die mal deutlich, wenn du sowas machst. Außerdem bist du dann noch mehr erpressbar durch diesen Typ hinterher. Mhm. Ne? Also das ist ja so eine Sache, die dann immer weiter sich fortsetzen kann. Klar. Also mach es nicht, ganz klare Sache, ganz, ganz eindeutig, ohne Wenn und Aber. Geh ein gewisses Risiko ein und mach es nicht. Hm? Nee, es ist bloß die Sache, wenn die Schote rauskommt, ich wohne hier, ich sag mal, auf dem Dorf. Mhm. Die Leute sind solche, auf gut Deutsch, wenn du sonntags nicht in die Kirche kommst, kriegst du nachmittags noch Kneipe zu hören. Mhm. Also, du kannst Scheiße bauen in der Schule, du brauchst deine Mutter, die weiß das schon so ungefähr. Mhm. Mhm. Solche Leute sind das. Und dann stell dir vor, und dann der kleine Saubermann von dem Mann des Drogenhändler gewesen. Mhm. So muss ich es auch vorstellen. Mhm. Trotzdem bleibe ich dabei, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, letztendlich denkst du das auch so. Ja, klar. Letztendlich ja. Aber ich kann auch dein mulmiges Gefühl nachvollziehen. Ist mir völlig, völlig, ist mir völlig klar. Es hat einerseits, kriegst du dann keinen Ärger mit dem Gesetz. Und andererseits, ja, wenn es Ärger, bin ich Ärger da. Nicht hast du einen Ärger da. Dann kannst du dir aussuchen. Also. Thomas, meine eindeutige Meinung, mach es nicht. Ganz, ganz klar, mach es nicht. Und geht das Risiko ein, dass da vielleicht irgendetwas rauskommt, aber das kann man dann ja in irgendeiner Weise auch noch dann anders darstellen oder weiß ich was. Oder es ist lange her, vielleicht ist es dann auch schon klar. Schnee von gestern. Alles Gute. Jo. Tschüss, Thomas. Ja, tschüss. Marion, 33. Hallo. Hallo, Marion. Ja, hallo. Ja, bei mir geht's auch so eine Jungengeschichte. Ich bin von meiner Mutter erpresst worden, ein schönes, liebes, braves Mädchen zu sein. Und zwar war ich damals 16 und wir sind von Dortmund in ein bayerisches Kuhdorf gezogen. Ich habe einen fanatischen Vater, sie kam mit ihm auch nicht zurecht, nach dem Umzug. Mhm. Mhm. Und dann hat sie mich einfach erpresst, wenn du nicht schön brav bist, bringe ich mich um. Mhm. Und das ist heute auch noch ganz existent für mich. Ja, Moment, was heißt, wenn du nicht schön brav bist? Was solltest du denn brav sein? Wie ich wollte sagen? Nicht brav sein. Ich kam eben, wie gesagt, aus Dortmund. Für mich war Kino, Schulfeste und sowas vollkommen normal. Mhm. Und dann sind wir nach die Bayern gezogen, in dieses 150-Seelendorf. Mhm. Ja, und hieß es auf einmal, ja, du weißt, dass der Vater erlaubt es nicht, dass ich dich fahre. Mhm. Ja, und das war auf einmal ein unheimlicher Einbruch. Mhm. Ich habe auch gemerkt, meine Eltern vertragen sich nicht. Die waren ja 2 Jahre auch getrennt. Und und auf einmal hat mein Vater seine Ansprüche wieder angestellt. Meine Mutter sollte sich dann wieder unterordnen. Mhm. Und ich war der Arsch. Mhm. Aber was genau musstest du denn dann für deine Mutter tun? Brav sein. Ja, nicht jammern. Mhm. Du musst dir vorstellen, ich war es gewohnt, ich konnte jederzeit ins Kino gehen. Aber nicht jammern ist ja schon mal gar nicht so schlecht, ne? Nee, aber überleg doch mal, dann in diesem 150-Seelendorf in Bayern gab es keinen... Also du solltest dich dann mit der Situation da abfinden. Ohne zu klagen. Mhm. Und wenn ich anfing zu weinen, kam sie dann abends, nachts zu mir und sagte, wenn du nicht brav bist, bringe ich mich um. Mhm. Und da hatte ich diesen fanatischen, extremen Vater, ist er nun mal immer schon gewesen. Mhm. Und meine Mutter, der es auch schlecht ging, das habe ich ja auch mit, wusste ich ja. Und dann diese Erpressung dabei, ich war 16. Mhm. Und es wirkt heute noch, ne? Wie lange ging das denn damals dann in dem bayerischen Dorf? Es ging 3 Jahre in dem bayerischen Dorf. Was haben diese 3 Jahre mit dir gemacht? Oh. Es ging so weit, ich hatte dann mein Taschengeld gespart, um einen Führerschein zu machen. Mhm. Und dann hat meine Mutter das Geld für was anderes gebraucht und dann bin ich abgehauen. Mhm. Und dann war ich auch eine Zeit auf der Straße sozusagen. Und da hattest du nicht Angst, dass deine Mutter sich umbringen würde, weil sie das ja schon öfter angedroht hatte? Ich hatte sehr große Angst, aber es war mir in dem Moment scheißegal. Mhm. Mhm. Es war mir einfach scheißegal. Mhm. Und ja, und dann habe ich mich dann wieder gemeldet. Ein Jahr später sind sie mir hinterhergezogen. Mhm. Wohin dann? Das war dann bei Frankfurt. Bei Frankfurt, mhm. Ja. Mhm. Und du hast gerade gesagt, das zieht sich bis in die heutige Zeit hinein. Ja, natürlich. Mutter, was macht sie denn heute? Wie macht sie das denn heute? Ach du, die war vor 2 Jahren bei mir wieder und hat wieder mit Selbstmord angefangen. Ne? Aber das beeindruckt dich eigentlich doch gar nicht mehr, ne? Oder? Das war das letzte Mal, ich habe am letzten Mal gemerkt, dass es mich nicht mehr beeindruckt und ich will mit der nichts mehr zu tun haben, was ich persönlich unheimlich traurig und schade finde. Ich hätte es besser gefunden, man hätte mal drüber geredet und mal den ganzen Scheiß mal ausgeredet. Mhm. Du warst damals 16, 17 Jahre alt. Ja. Da bestand nicht die Möglichkeit, das so auf der Gesprächsebene zu lösen. Das ganze mit 16, Problem. 17? Ging nicht, ne? Nein. Mhm. Also ich hatte meinen Vater gegen mich, ich hatte meine Mutter gegen mich und dann, wie gesagt, diesen Umzug von Dortmund in dieses Bayern. Marion, das war dann aber ein ganz eklatanter Schritt, als du dann abgehauen bist, ne? Ja, natürlich. Das war Verzweiflung. Mhm. Ich habe gedacht, also entweder springe ich dann aus dem Fenster oder ich hau ab. Mhm. Und dann bin ich abgehauen. Und dann hast du dich erstmal auf der Straße durchgeschlagen? Ja. Mhm. Wie lange? Halbes Jahr. Mhm. Halbes Jahr. Und wie hast du dann wieder Fuß gefasst? Ja, über Schule und Sozialamt und so, ne? Hast du nicht im Nachhinein einen richtigen Hals auf deine Mutter, weil sie dir dann sehr viel kaputt gemacht hat? Hab ich. So einen Hass. Ich hab, und auf der anderen Seite, das ist das Verrückte bei mir, das sage ich noch kurz, ich habe trotzdem Schuldgefühle. Mhm. Verrückt, ne? Als Kind oder als Jugendlicher ist man so erpresst, weil man heute noch Schuldgefühle hat. Auf jeden Fall, jetzt ist der Kontakt mit der Mutter relativ distanziert. Ja. Ne, das ist so und wird dann vermutlich auch so bleiben, über die nächste Zeit auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Ich habe keinen Bock mehr. Ich danke für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute. Danke. Marian. Ciao. Danke, tschüss. So Freunde, das war's für heute. Das Thema Erpressung in der Technik war Angela Traut. Und morgen sind wir ganz offen wieder für alle eure Themen. Und ihr könnt uns erreichen, wie immer, ab 0 Uhr. Über unsere bekannten Nummern 0130 2911 Telefon und Faxnummer 0130 11 51 22 und wir sind dann im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen um Punkt 1 Uhr. Offene Talkradio Show Domian morgen Nacht 1 Uhr. Bis dahin, schöne Nacht. Ciao, ciao.